Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel rauf. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus? Und fliegt der Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm rauf. Hallo Flieger! Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Und ich flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nimm, nimm, nimm die bei der Hand, weil ich die mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag, la la la la la, heute ist so ein schöner Tag. Webradio-Werbung neue Kunden gewinnen. Aktion.audimark.de Herrenoutdoor.de. Nur hier findest du die Outdoor-Bekleidung für echte Männer. Preiswerte Kleidung zum Wohlfühlen. Echte Männer bestellen unter herrenoutdoor.de. Werbung Ende.